ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 8 mit Barbara Lynn, Jerry Goldsmith, John Williams, Bert Jansch und John Renburn, Jeff Beck, Charles Mingus, The Blues Magoos, The Chocolate Watch Band, Vanilla Fudge, The Soft Machine, Johnny Cash, Blind Willie McTell, Gus Cannon, The Grateful Dead, The Kansas City Six mit Lester Young und Evie Sands. We got a good thing going. Wir hörten erst Evie Sands Originalversion von Can't Let Go aus dem Jahr 1965. Den Hit hatten allerdings die Hollies damit 1966. Es ist eine Al Gorgoni-Chip-Taylor-Komposition. Das Team ist übrigens auch für Wild Thing von den Trox verantwortlich. Barbara Lynn Ozen aus Beaumont, Texas, spielt ebenso wie Evie Sands linkshändig Gitarre. Ihr größter Hit war You Lose a Good Thing, aufgenommen 1962 im Studio von Cosimo Matassa in New Orleans. Zwei Jahre später nahm sie We Got a Good Thing Going auf, das die Stones später, ein Jahr später, auf Out of Our Heads nachspielten. In den 60er Jahren rangen Kosmonauten und Astronauten um die Vorherrschaft im All und das beflügelte in Hollywood natürlich auch die Fantasie der Drehbuchschreiber, und es war die Hochzeit des Science-Fiction-Films und der TV-Serien. Wir hören jetzt drei Beispiele, vielleicht werden einige erkannt. Thank you. drei Titelmelodien von Science-Fiction-Filmen von 1959 bis 1971. Wir fangen mit dem jüngsten an. Escape from the Planet of the Apes von 1971, Jerry Goldsmith. Danach 1966 John Williams' Time Tunnel. Und dann 1959 Twilight Zone, wiederum Jerry Goldsmith. Beim letzten Stück hörten wir übrigens den Gitarristen Howard Roberts, der nicht nur bei Dizzy Miss Lizzy Gitarre spielte oder bei Dean Martins Country-Hit Houston, sondern er spielte auch bei den Titelmelodien zu den TV-Serien Bezaubernde Genie und The Monsters die Gitarre. Es geht in die nächste musikalische Runde. Drei Versionen von der Charles Mingus Komposition Goodbye Pork Pie Head. Thank you. Thank you. Goodbye Pork Pie Head von Charles Mingus, geschrieben in Erinnerung an den Tenorsaxophonisten Lester Young, der 1959 verstarb. Aus diesem Jahre ist auch die Komposition und die letzte Aufnahme, die wir hörten. Davor Jeff Beck aus dem Jahre 1976 mit Goodbye Pork Pie Head. Das Trio an Lieder startete Bert Jansch, ein schottischer Gitarrist, mit John Renburn, einem englischen Gitarristen. Pork Pie Head, anno 1965 oder 66. Wir verlassen das Genre Jazz, bleiben aber im Zeitraum zweite Hälfte der 60er Jahre. It's gonna take a lot more than that to break this spell. I know I'm gonna be for a lot of trouble, I can tell. Cause they gave you more than the girl should have. You're feeling so good, I never felt so bad. Gotta get away. More than a doctor, but he's in pain. I know I better make up my mind to split, baby, or I go insane. Cause I'm getting addicted to your brand of love. I'm getting so weak, I better hurry up. Gotta get away. Gotta get away. My 400 cycles per second reference tape, 71867, recorded at ultrasonic operating level. Set Pleasance control. Vier Titel, zuerst Blues Magoose aus der Bronx in New York City mit der B-Seite ihres Single-Hits We Ain't Nothing Yet, Gotta Get Away. Danach die Chocolate Watch Band aus Kalifornien, Are You Gonna Be at the Love Inn? Trotz der geografischen Unterschiede klingen die Bands doch sehr ähnlich, finde ich zumindest. Gut, die einen haben eine Vox-Orgel, die anderen haben Sänger, der sich sehr stark an Mick Jagger orientiert. Da klingen die Vanilla Fudge, ebenfalls aus New York, schon deutlich anders, obwohl sie im gleichen Zeitraum, also Mitte der 60er Jahre bis in etwa 1970 existierten. Das Cover war natürlich Ticket to Ride, eine Beatles-Nummer von 1965, glaube ich. Die Rhythmusgruppe von Vanilla Fudge war ja auch später sehr bekannt. Tim Bogert am Bass und Carmine Appice am Schlagzeug. Die Orgel dürfte auch keine Vox-Orgel gewesen sein, sondern wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar eine Hammond B3, also eine Hammond B3. Was für eine Orgel The Soft Machine 1966 oder 67 benutzten, kann ich nicht sagen, da bin ich nicht kompetent genug zu, aber der Titel hieß Save Yourself. Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone. One more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling. She was cold and mean, kind of evil, make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more round, Delia's gone. But jailer, oh jailer, jailer, I can't sleep. cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet. Delia's gone, one more round, Delia's gone. So if your woman's devilish, you can let her run, or you can bring her down and do her like Delia got done. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia, Delia, how can it be? Say you love old Roundel and don't love me. Now she's one more round or gone. Delia, Delia, say that I'm all alone. Some of you Roundel's going to pay my way back home. Cause she's one more round or gone. Sitting on the housetop, high as I can see. Say you love the Roundel and me, but she's one more round or gone. Delia's poor mother took a little trip out west. When she returned, little Delia was lying at rest, but she's one more round or gone. Delia's mother wept, Delia's father moaned. They would have hated it so bad if that child had died at home, but she's all I got is gone. Delia was a gambler, wandering all around. She was one girl, never let the deal go down. But she's one more round or gone. A rubber tire buggy, a double-seated hack. Took little Delia to the cemetery, but failed to bring her back. But she's one more round or gone. Delia was a gambler, wandering all around. She was one girl, never let the deal go down. But she's one more round or gone. Delia looking high, kinda looking low. Shot poor Delia down with that hateful 44. But she's one more round or gone. Delia, Delia, take no one's advice. Let word of her to save us, Jesus Christ. But she's one more round or gone. Cutty heat in the barroom, bringing up silver cup. Delia, she's in the graveyard, may not never wake up. But she's one more round or gone. Judge said to Kenny, what was that fuss about? On account of them gamblers trying to put me out. But she's one more round or gone. Judge said to Kenny, I'm gonna tell you the natural fact. Son, you go stay till little Delia come back. Cause she's one more round or gone. Coming back, baby, not beyond. Johnny Cash begleitet sich auf der Gitarre zu Delia's Gone 1994. 1949 spielt Blind Willie McTell auf der 12-Saiten-Gitarre und singt dazu ein Lied gleichen Titels, das aber eine leicht veränderte Version von dem Johnny Cash-Titel ist. Cash hatte das Lied übrigens 1962 schon einmal als Albumtitel aufgenommen. Und dann gehen wir ganz weit zurück ins Jahr 1928, 4 Jahre bevor Johnny Cash überhaupt geboren wurde. Gus Cannons, Jack Stumpers Minglewood Blues aus dem Jahre 1928, gefolgt von der Coverversion der Grateful Dead aus den 60er Jahren. New Minglewood Blues. Folge Nummer 8 des musikalischen Fundbüros nähert sich dem Ende. Ich verabschiede mich schon mal. Auf Wiederhören. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Frank Framat Matthias. Zeit für einen letzten Titel. 1938 spielten Count Basie Musiker den Countless Blues. Der Count machte mal eine Pause vom Klavierspielen. Die Besetzung ist Lester Young am Tenorsaxophon und der Klarinette. Wir erinnern uns, Goodbye Pork Pie Head. Dann Buck Clayton an der Trompete, Joe Jones am Schlagzeug, Walter Page am Kontrabass, Eddie Durham an der E-Gitarre, Freddie Green an der akustischen Gitarre.